Kapitel 1, Übung B2. Lesen und hören Sie den folgenden Text. Gute Zeiten für Akademiker? Zuerst die gute Nachricht. Akademiker sind seltener arbeitslos als andere Berufstätige. Die Zahl der arbeitslosen Akademiker ist in Deutschland dreimal so niedrig wie die Gesamtquote. Und die Tendenz ist positiv. Das heißt, man erwartet in Zukunft mehr Stellen in akademischen Berufen. Aber nicht alle Berufe haben gute Zukunftsaussichten. Sehr gut stehen die Arbeitschancen für Ärzte, Mathematiker, Maschinenbau- und Elektronikingenieure. Finanz- und Wirtschaftsmathematiker können sich auf dem Arbeitsmarkt wie Fußball-Superstars fühlen, so gut sind ihre Arbeitsmöglichkeiten. Für Betriebswirte und Informatiker werden die Jobchancen schlechter, denn die Zahl der Berufstätigen mit Diplom hat sich in den letzten 10 Jahren verdoppelt. Doch gute Absolventen finden noch immer eine Stelle. Die Zukunft für Biologen, Architekten und Juristen sieht schlecht aus. Auch Lehrer für Fächer wie Geschichte oder Sprachen gehören zu dieser Gruppe. Diese Studenten müssen ein hartes Studium absolvieren und der Arbeitsmarkt bietet ihnen nur geringe Chancen. Das Jurastudium zum Beispiel war viele Jahre lang eine gute Grundlage für eine steile Karriere. Heute arbeiten nur 20% der Juristen in guten Kanzleien oder im Staatsdienst. 80% kämpfen in kleinen Büros um das ökonomische Überleben.